Kundgabe 4008. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.03.1947. Gotteskindschaft. Jesus Christus, Einswerdung mit Gott. Das geistige Ziel des Menschen soll das Erringen der Gotteskindschaft sein. Denn dazu ist ihm die Möglichkeit gegeben, dass er sich während der Zeit seines Erdenlebens zu einem hellsten Lichtwesen entwickeln kann und in völliger Gottverbundenheit von der Erde scheidet. Es ist dies die Einswerdung mit Gott, die auch Jesus Christus auf Erden erreicht hat und die alle Menschen erreichen können, wenn sie im vollen Ernst danach streben. Es geht nicht über die Kraft eines Menschen, er fordert nur den starken Willen, so zu leben, wie Jesus Christus auf Erden gelebt hat, in uneigennütziger Liebe zum Nächsten. Uneigennützige Nächstenliebe hat Jesus den Menschen gepredigt, und sie ist und bleibt der Kern der christlichen Lehre. Sie ist der Inhalt des Evangeliums, das seine Jünger in der Welt verbreiten sollten. Die Auswirkung eines christlichen Liebelebens aber ist etwas unvergleichlich Herrliches. Es ist der Mensch zum Kind Gottes geworden, zu seinem Erben. Und es tritt in alle Rechte des Vaters ein. Es kann sich gleich ihm schaffend und gestaltend betätigen und in höchster Seligkeit seine Kraft gebrauchen, die es durch die innige Verbindung mit Gott erfüllt. Es gibt wohl unzählige Grade von Seligkeit, von Licht und Kraft. Je nach dem Grade der Reife befinden sich die Seelen in einem seligen Zustand, so sie nur Licht- und Kraftempfänger sind, also einmal in das Lichtreich Eingang gefunden haben. Doch um unendlich vieles glückseliger ist ein Gotteskind, denn es hat den Grad der Vollkommenheit erreicht, der innigste Nähe und Verbindung mit Gott zulässt. Es fühlt sich nicht mehr getrennt von ihm, es fühlt sich eins mit ihm und hat doch das Bewusstsein seiner Einzelexistenz. Es besitzt noch seinen freien Willen, der aber völlig sich dem Willen Gottes angeglichen hat. Es ist ein seliger Zustand der Zweisamkeit, ein ständiges Begehren und Gewähren der Liebe Gottes. Es ist seligste Harmonie, unentwegte, beglückende Tätigkeit und immerwährendes zur Höhe streben. Denn die Vollkommenheit hat keine Begrenzung. Und ständiges Streben gehört auch zur Seligkeit, weil es niemals erfolglos ist. Und diesen höchsten Grad der Seligkeit kann der Mensch auf Erden schon erreichen, so er den ernsten Willen hat. Doch nur wenige streben ihn an. Wenige nur nehmen das Schicksal ergeben auf sich, das ihnen auferlegt ist, um ausreifen zu können in kurzer Zeit. Denn trotz eifriger Liebetätigkeit muss die Seele entschlackt werden durch Leid, will sie das Licht in aller Fülle in sich aufnehmen können. Sie muss kämpfen auf Erden und viel Leid und Entbehrungen ertragen. Sie muss den Weg wandeln, den Jesus auf Erden ging. Lieben und leiden. Sie muss das Kreuz tragen bis zum Ende. Dann wird die Seele sich verschmelzen mit Gott. Sie wird eins werden mit ihm. Sie wird sein Kind sein und bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.